1. Der Herr Sharon, wer Jerusalem und Judah jeglich unterstützung entziehen, so wohl die Versorgung mit Brotels auch mit Wasser. 2. A word die Führung schickt entfernen, der Runter Helden, Krieger, Richter, Propheten, Warsager und Angesehen Personlich Kiten. 3. So I hoped loot, ho change sehen, rat Sharon, Kunstverstandige und Zauberkundige. 4. Stat dessen word ich ihnen unerfahren neben als Bintigeben und ungestum personen wer den über sie herrschen. 5. Infolge dessen wer den dimension einander misshandeln, Freund gegen Freund, wobei young manner sich gegen altier erheben und geringe die Vornehmen herausfinden. 6. When gemen seinen Bruder im Elternhaus ergreifend in orfordert, du besitzt noch ein Obergewand, sei unser Anführer und dieser Trummerhofen soll dir unterstehen. 7. Doch dieser Worden genem Tag erwiden, ich kann kein Heiler sein, in meinem Haus gibt es weder Brot noch ein Obergewand, daher konnte mich nicht zum Anführer des Volks machen. 8. Jerusalem wird tatsächlich in Trummer fallen und Judah stürzen, weil ihr wird und taten sich gegen den enrichten und sie seinen erhabenen Organ trotzen. 9. Ergesicht sozdruck zut gegen sie, und sie offenbaren ihr sunden schamlos, anlik den bewohnen Sodoms. Wehe ihnen, den sie sie hen sich selbst unheil zu. 10. Den gerechten word es gut ergehen, den sie wer den die positiven Ergebnis ihrer taten ernten. 11. Den gottlosen hingen word es schlecht ergehen, den die konsequenzen ihrer handlungen wer den sie selbst tragen müssen. 12. Mein Volk wird von Neben unterdrückten von Frauen beherrscht. Ihr Anführer sind Verführer, die den richtigen Weg, den ergehen solltet, zerstört haben. 13. Der Herr tritt auf, zu richten, und state Berit, die Volker zu verurteilen. 14. Der Herr holt gericht mit den Altesten und Fürsten seines Volks und werft ihnen vor, hat den Weinberg abgegrast. Das den armen Jerob gut befindet sich in Uhrenhausen. 15. Was berechtigt juk dazu, mein Volk zu zerschlagen und die armen zu unterdrücken, spricht der Herr Sharon. 16. Der Herr erklärt weiter, weil die Frauen Zions hochmütig auftreten, mit erhobenem Hals gehen, fresh Blicke werfen, standig tanzeln und mit ihren Fußspangen klirren. 17. Wer der Herr ihr Kopfer mit Schorf bedecken und der Herr ihr Bloss entblossen. 18. An jenem Tag wird der Herr ihnen all ihren praktischen Schmuck und ihr luxuriosen Kleidungsstück nehmen, darunter Fußspangen, Stirnbänder und Halbmond. 19. So I Ortropfen, Armketten und Kopfschleier. 20. Auch Kopfbänder, Schrittkettchen, Gürtel, Reachflaschen und Amulett werden entfernt. 21. Ibenso Fingerringe und Nasenringe. 22. Festgewander, Mantel, Überwerfen Taschen werden ihnen genommen. 23. Und schließlich Spiegel, Fein Leinenstoff, Turban und Weitere Schleier. 24. Stat Wohlriechenden Balsams werden es verwiesen geben, Stat eins Gürtel sein Seal, Stat Kunstvoller Frischeren ein Glatz, Stat Praktischer Gewander ein Sacktuch und Stat Schönheit ein Brandmal. 25. Dein Manner werden durch das Schwert fallen und dein Jungen Krieger im Kampf umkommen. 26. Ihr Tor werden klagen und trauen, und die Stadt wird wollig ausgeplundert im Boden sitzen.